Und diese ist elementar, um die nötigen Anpassungen im Leben vornehmen zu können und Evolution zu ermöglichen. Für die Analyse des Warum von Zahnerkrankungen bediene ich mich heute der Sprache der Zähne, wie ich sie nenne. 2016 stieß ich auf einen Kollegen, Dr. Johannes Edelmann, der ein überaus interessantes Buch geschrieben hatte. Der Titel lautet Psychodontie und war damals meine größte Inspirationsquelle für die holistische Zahngesundheitsbetrachtung, die ich in den folgenden Jahren entwickelte. In seiner Lehre erkannte ich viele ganzheitliche Zusammenhänge wieder, die mir in einzelnen Fragmenten bereits durch meine früheren Weiterbildungen bekannt waren. So integriert Dr. Johannes Edelmann das Wissen aus Meridiankunde, geistigen und emotionalen, in Klammern psychischen Einflüssen, in die sogenannte Psychodontie. Er hat es geschafft, mein fragmentiertes Wissen aus TCM, Hypnose und Psychosomatik in ein Gesamtkonstrukt einzubinden. Ich mag fast sagen, dass er einen entscheidenden Einfluss auf meine holistische Weiterentwicklung hatte. Dennoch habe ich auf meinem persönlichen Weg, der reich an individuellen Erfahrungen war, eine eigene holistische Betrachtungsweise gewonnen, die ich im Folgenden die holistische Zahngesundheitsbetrachtung oder Tooth-Mind-Soul-Concept nenne. Darin fließen alle meine Erkenntnisse als schulmedizinische sowie ganzheitlich naturheilkundliche Zahnärztin, aber auch alle Informationen des alternativen und spirituellen Selbststudiums ein. Es ist somit keine evidenzbasierte und wissenschaftliche Lehre, sondern eine rein empirische Betrachtungsmöglichkeit.